Abschnitt 1 von Das Kloster bei Sendomir. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im August 2014. Das Kloster bei Sendomir von Franz Grillparzer. Abschnitt 1. Erzählung nach einer als wahr überlieferten Begebenheit. Die Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten die Abhänge eines der reizendsten Täler der Woiwodschaft Sendomir. Wie zum Scheidekuss ruhten sie auf den Mauern des an der Ostseite fensterreich und wohnlich prangenden Klosters, als eben zwei Reiter, von wenigen Dienern begleitet, den Saum der gegenüberliegenden Hügelkette erreichten und, von der Vesperglocke gemahnt, nach kurzem betrachtendem Verweilen ihre Pferde in schärferen Trott setzten, taleinwärts dem Kloster zu. Die Kleidung der späten Gäste bezeichnete die Fremden. Breitgedrückte, befiederte Hüte, das Elenkoller vom dunklen Brusttarnisch gedrückt, die straff anliegenden Unterkleider und hohen Stulpstiefeln erlaubten nicht, sie für eingeborene Polen zu halten. Und so war es auch. Als Boten des deutschen Kaisers zogen sie, selbst Deutsche, an den Hof des kriegerischen Johann Sobieski und, vom Abend überrascht, suchten sie Nachtlager in dem vor ihnen liegenden Kloster. Das bereits abendlich verschlossene Tor ward den Einlassheischenden geöffnet, und der Pförtner hieß sie eintreten in die geräumige Gaststube, wo Erfrischung und Nachtruhe ihr erwarte, obgleich, wie er entschuldigend hinzusetzte, der Abt und die Konventualen, bereits zur Vesper im Chor versammelt, sich für heute die Bewillkommnung so werter Gäste versagen müssten. Die Angabe des etwas misstrauisch blickenden Mannes ward durch den eintönigen Zusammenklang halb sprechend, halb singend erhobener Stimmen bekräftigt, die, aus dämpfender Ferne durch die hallenden Gewölbe sich hinwindend, den Chorgesang einer geistlichen Gemeinde deutlich genug bezeichneten. Die beiden Fremden traten in das angewiesene Gemach, welches, obgleich wie das ganze Kloster, offenbar erst seit kurzem erbaut, doch altertümliche Spitzformen mit absichtlicher Genauigkeit nachahmte. Weniges, doch anständiges Gerät war rings an den Wänden verteilt. Die hohen Bogenfenster gingen ins Freie, wo der im Osten aufsteigende Mond mit der letzten Abendhelle kämpfend nur sparsame Schimmer auf die Erhöhungen des hügeligen Bodens warf, indes in den Falten der Täler und unter den Bäumen des Forstes sich allgemach die Nacht mit ihrem dunklen Gefolge lagerte und stille Ruhe, hold vermischend, ihren Schleier über Belebtes und Unbelebtes ausbreitete. Die eigenen Diener der Ritter trugen Wein auf und Abendkost. Ein derbgefügter Tisch, in die Brüstung des geöffneten Bogenfensters gerückt, empfing die ermüdeten Gäste, die, auf hohe Armstühle gelagert, sich bald an dem zauberischen Spiele des Mondlichtes ergötzten, bald, zu Wein und Speise zurückkehrend, den Körper für die Reise des nächsten Tages stärkten. Eine Stunde mochte auf diese Art vergangen sein. Die Nacht war vollends eingebrochen, Glockenklang und Chorgesang längst verstummt. Die zur Ruhe gesendeten Diener hatten eine düster brennende Ampel in der Mitte des Gemaches hängend, angezündet, und noch immer saßen die beiden Ritter am Fenster, im eifrigen Gespräch, vielleicht vom Zweck ihrer Reise, offenbar von Wichtigem. Da pochte es mit kräftigem Finger an die Türe des Gemaches, und ehe man noch, ungern die Rede unterbrechend, mit einem »Herein« geantwortet, öffnete sich diese, und eine seltsame Menschengestalt trat ein mit der Frage, ob sie Feuer bedürften. Der Eingetretene war in ein abgetragenes, an mehreren Stellen geflicktes Mönchskleid gehüllt, das sonderbar genug gegen den derben, gedrungenen Körperbau abstach. Obgleich vom Alter schon etwas gebeugt und mehr unter als über der Mittelgröße, war doch ein eigener Ausdruck von Entschlossenheit und Kraft über sein ganzes Wesen verbreitet, so dass, die Kleidung abgerechnet, der Beschauer den Mann eher für alles als für einen friedlichen Sohn der Kirche erkannt hätte. Haar und Bart, vormals augenscheinlich rabenschwarz, nun aber überwiegend mit Grau gemischt und, trotz ihrer Länge, stark gekräuselt, drängten sich in dichter Fülle um Stirne, Mund und Kinn. Das Auge, klösterlich gesenkt, hob sich nur selten. Wenn es aber aufging, traf es wie ein Wetterschlag, so grauenhaft funkelten die schwarzen Sterne aus den aschfahlen Wangen, und man fühlte sich erleichtert, wenn die breiten Lider sie wieder bedeckten. So beschaffen und so angetan trat der Mönch, ein Bündel Holz unter dem Arme, vor die Fremden hin, mit der Frage, ob sie Feuer bedürften. Die beiden sahen sich an, erstaunt ob der seltsamen Erscheinung. Indessen kniete der Mönch am Kamine nieder und begann Feuer anzumachen, ließ sich auch durch die Bemerkung nicht stören, dass man gar nicht friere und seine Mühe überflüssig sei. Die Nächte würden schon rau, meinte er und fuhr in seiner Arbeit fort. Nachdem er sein Werk vollendet und das Feuer lustig brannte, blieb er für ein paar Augenblicke am Kamin stehen, die Hände wärmend. Dann, ohne sich scheinbar um die Fremden zu bekümmern, schritt er schweigend der Türe zu. Schon stand er an dieser und hatte die Klinke in der Hand, da sprach einer der Fremden: »Nun ihr einmal hier seid, ehrwürdiger Vater, Bruder«, fiel der Mönch wie unwillig ein, und ohne sich umzusehen, blieb er, die Stirn gegen die Türe geneigt, am Eingange stehen. »Nun denn also, ehrwürdiger Bruder«, fuhr der Fremde fort, »da ihr schon einmal hier seid, so gebt uns Aufschluss über einiges, das wir zu wissen den Wunsch hegen.« »Fragt«, sprach sich umwendend der Mönch. »So wisst denn«, sagte der Fremde, »dass uns die herrliche Lage und Bauart eures Klosters mit Bewunderung erfüllt hat, vor allem aber, dass es so neu ist und vor kurzem erst aufgeführt zu sein scheint.« Die dunklen Augen des Mönches hoben sich bei dieser Rede und hafteten mit einer Art grimmigen Ausdruckes auf dem Sprechenden. »Die Zeiten sind vorüber«, fuhr dieser fort, »wo die Errichtung solcher Werke der Frömmigkeit nichts Seltenes war. Wie lange steht das Kloster?« »Wisst ihr es vielleicht schon?« fragte zu Boden blickend der Mönch. »Oder wisst ihr es nicht?« »Wenn das Erstere, würde ich fragen«, entgegnete der Fremde. »Es trifft sich zuweilen«, murmelte jener. »3 Jahre steht dies Kloster, 30 Jahre«, fügte er verbessernd hinzu und sah nicht auf vom Boden. »Wie aber hieß der Stifter?« fragte der Fremde weiter. »Welch gottgeliebter Mann!« Da brach der Mönch in ein schmetterndes Hohngelächter aus. Die Stuhllehne, auf die er sich gestützt hatte, brach krachend unter seinem Druck zusammen. Eine Hölle schien in dem Blicke zu flammen, den er auf den Fremden richtete, und plötzlich gewendet ging er schallenden Trittes zur Türe hinaus. Noch hatten sich die beiden von ihrem Erstaunen nicht erholt, da ging die Türe von neuem auf, und derselbe Mönch trat ein. Als ob nichts vorgefallen war, schritt er auf den Kamin zu, lockerte mit dem Störeisen das Feuer auf, legte Holz zu, blies in die Flamme. Darauf sich umwendend, sagte er: »Ich bin der Mindeste von den Dienern dieses Hauses. Die niedrigsten Dienste sind mir zugewiesen. Gegen Fremde muss ich gefällig sein und antworten, wenn sie fragen.« »Ihr habt ja auch gefragt. Was war es nur?« »Wir wollten über die Gründung dieses Klosters Auskunft einholen«, sprach der Ältere der beiden Deutschen. »Aber eure sonderbare Weigerung?« »Ja, ja«, sagte der Mönch, »ihr seid Fremde und kennet Ort und Leute noch nicht. Ich möchte gar zu gerne eure törichte Neugierde unbefriedigt lassen, aber dann klagt ihr es dem Abte und der schilt mich wieder, wie damals, als ich dem Palatin von Plotzk an die Kehle griff, weil er meiner Väter Namen schimpfte.« »Kommt ihr von Warschau?« fuhr er nach einer kleinen Weile fort. »Wir gehen dahin«, antwortete einer der Fremden. »Das ist eine arge Stadt«, sagte der Mönch, indem er sich setzte. »Aller Unfrieden geht von dort aus. Wenn der Stifter dieses Klosters nicht nach Warschau kam, so stiftete er überhaupt kein Kloster, es gäbe keine Mönche hier, und ich wäre auch keiner. Da ihr nicht von dort her kommt, mögt ihr rechtliche Leute sein, und alles betrachtet, will ich euch die Geschichte erzählen. Aber, unterbrecht mich nicht und fragt nicht weiter, wenn ich aufhöre. Am Ende spreche ich selbst gerne wieder einmal davon. Wenn nur nicht so viel Nebel dazwischen läge, man sieht kaum das alte Stammschloss durchschimmern, und der Mond scheint auch so trübe. Die letzten Worte verloren sich in ein unverständliches Gemurmel und machten endlich einer tiefen Stille Platz, während welcher der Mönch, die Hände in die weiten Ärmel gesteckt, das Haupt auf die Brust gesunken, unbeweglich dasaß. Schon glaubten die beiden, seine Zusage habe ihn gereut und wollten kopfschüttelnd sich entfernen. Da richtete er sich plötzlich mit einem verstärkten Atemzuge empor, die vorgesunkene Kapuze fiel zurück, das Auge, nicht mehr wild, strahlte in fast wehmütigem Lichte. Er stützte das dem Mond entgegengewendete Haupt in die Hand und begann. Ende von Abschnitt 1.